WDR 5. Neugier genügt. I'm still the president, remaining the president. Ich bin und bleibe der Präsident, so Josef S. Blatter, amtierender Chef des Fußball-Weltverbandes im September vergangenen Jahres auf einer Pressekonferenz. Es war der Tag, an dem der mächtige FIFA-Boss seine erwartete fünfte Kandidatur bekannt gab. Im FIFA-Hauptquartier, wo sonst? Einmal mehr standen grimmig dreinblickende Wachmänner auf den Stufen des Auditoriums. Journalisten mussten draußen vor dem Eingang des FIFA-Hauptquartiers warten, bis sie eingelassen wurden. Dann der große Auftritt. Josef Blatter, auch Seppi genannt, schwadronierte erst ein bisschen über dies und das, was im Exekutivkomitee besprochen worden war, wie viele Millionen man künftig für Fußballprojekte ausgeben wolle, um die wartenden Journalisten nach 12 Minuten in das offene Geheimnis einzuweihen. At the end of the meeting this morning or noon, it was. Ich habe am Ende des Treffens heute Morgen, genauer um 12.30 Uhr, dem Exekutivkomitee aus Respekt gegenüber mitgeteilt, dass ich Forderungen und Bitten verschiedener Verbände und Organisationen akzeptiert habe, für ein fünftes Mandat zur Verfügung zu stehen. Let's say demands. And pleas of different associations and confederations to serve FIFA for a fifth mandate. Offenbar ein historischer Beschluss, daher die Ortszeit. Doch noch wichtiger war für Blatter zu betonen, dass er gar nicht kandidiere, sondern sich zur Verfügung stelle. First of all, I'm not running. But I am at disposal. Wer solche Worte und Formulierungen als wichtig erachtet, betreibt Imagepflege, sorgfältige Imagepflege. Blatter will sagen, dass man ihn ruft, ihn braucht, er unersetzlich ist. Deshalb kandidiert er zum fünften Mal. Im Alter von 79 Jahren wohlgemerkt. Das ist typisch für den Walliser. Er liebt den Fußball, aber noch mehr liebt er seinen Job. Und all die Privilegien, die dazugehören. Doch Blatter ist für den Weltfußballverband noch viel mehr. Er ist die FIFA und die FIFA ist er. Josef Blatter aus FISP, Ex-Journalist, seit 1975 bei der FIFA, erst 17 Jahre FIFA-Generalsekretär, dann seit 1998 Präsident des Fußballweltverbands, hat sich ein Imperium geschaffen. Ein mächtiges dazu. Ohne Grenzen, total global, schwer reich und überall zu Hause. Blatter lenkt und denkt, er kontrolliert alles und weiß alles. Niemand kennt die FIFA und ihre Mechanismen besser als er. Seppi hat viele kommen und gehen sehen, hat Rivalen und Kritiker ausgeschaltet, ausgesessen oder großzügig bedacht. Der Walliser ist schlau, gerissen und mit allen Wassern gewaschen. Er ist der Fußballpapst, der wahre Fußballkaiser. Er hat die FIFA zu einem Milliardenkonzern gemacht, in dem das große Geld eine überragende Rolle spielt. Und Blatter ist es auch, der die Vision und Chimäre vom fairen, sauberen, solidarischen Sport hochhält. Our sport has a bright future ahead. Every day, around the world, new federations spring up. Will be the Fédération Internationale de Football Association. FIFA. FIFA! So wie in diesem Filmausschnitt United Passion, das jüngste FIFA-Produkt an Eigenwerbung, sieht sich der Weltfußballverband am liebsten. Fröhlich, unbeschwert, optimistisch. Es geht schließlich um Sport, Fairness, Solidarität und Leidenschaft. Das mag stimmen, und doch steht die FIFA heute symbolisch eher für völlig andere Begriffe. Für Machtspiele, Milliardengeschäfte, Manipulation und für Korruption. Und das seit langem. Niemand symbolisiert diesen Widerspruch deutlicher als der langjährige Präsident der FIFA, Josef S. Blatter. Entscheidend geschadet hat dies dem Mann an der Spitze aber nie. Allen Unkenrufen zum Trotz und beinharter Kritik von allen Seiten. Blatter ist das Stehaufmännchen des Fußballs. Er ist Stürmer, Verteidiger, Torwart, Ausputzer, alles in einer Person. Deswegen kann er nicht aufgeben. Blatter ist zudem ein Machtmensch, par excellence. Er liebt die Macht, nutzt sie, genießt sie, zelebriert sie. Macht muss man sich erschaffen, hat Blatter einmal gesagt. Genau das hat er getan. Er ist der wahre Kaiser der Fußballwelt mit einem Hofstaat, vielen Herolden, noch mehr Hofschranzen und knallvoller Staatsschatulle. Denn die Kassen der FIFA sind prall gefüllt. Die Einnahmen belaufen sich auf jährlich 1,3 Milliarden Dollar, die Reserven auf geschätzte 1,5 Milliarden Dollar. Darauf ist Sepp Blatter mächtig stolz, wie er im April 2013 betonte. Wenn ich daran denke, dass wir vor 15 Jahren bei Null waren und heute über eine Milliarde in den Reserven haben, urteilen Sie selbst, wie schlecht die Mannschaftsführung in diesem Spiel ist oder war. Geld ist für die FIFA und den Profifußball Zeichen des eigenen Erfolgs. Aus gutem Grund. Geld ist das Schmiermittel. Die wichtigste Waffe im Kampf um Einfluss und Macht. Ob bei Wahlen oder der Vergabe von Fußball-Weltmeisterschaften. Und die FIFA zahlt als Verein mit Sitz in der Schweiz kaum Steuern. Nur 4% vom Gewinn. Die Professionalisierung des Sports hat die Korruption begünstigt. Nicht nur, aber auch im Fußball. Korruptionsvorwürfe gegen die FIFA gibt es schon lange. In welcher Dimension wurde beim Schmiergeldskandal um den Zuger Sportrechtevermarkter ISL deutlich? Die Firma war 2001 in Konkurs gegangen, hatte aber in den Jahren davor mehr als 160 Millionen Franken an Schmiergeldern an Sportfunktionäre bezahlt. Auch an FIFA-Mitarbeiter. Darunter Millionensummen an Ex-FIFA-Präsident João Havelange und seinen damaligen Schwiegersohn Ricardo Teixeira, der in den 90er Jahren satte 12,4 Millionen Franken einstrich. So munterflossen die Zahlungen, dass 1997 aus Versehen 1,3 Millionen Euro an Havelange auf einem FIFA-Konto landeten und von dort hektisch weitertransferiert wurden. Sepp Blatter wusste davon, behauptet Ex-FIFA-Direktor Markus Siegler und erinnert sich. Er wusste 100% von der Million, die irrtümlich von Havelange an die FIFA geschickt wurde. Er hat mir ja gesagt, als Jennings das aufgebracht hat, Andrew Jennings, der Journalist, habe ich mit ihm das besprochen, wie antworten wir? Ich will das Büro bereits verlassen, sagt er. Ja, ist ja sowieso alles falsch, lachend. Ich sage, was ist falsch? Ja, das waren keine Schweizer Franken, das waren Dollar. Havelange trat 2011 aus dem IOC zurück, Teixeira ein Jahr später als FIFA-Exekutivmitglied. Ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Zug gegen beide wurde nach Zahlung von 2,5 Millionen Franken Wiedergutmachung eingestellt. FIFA-Boss Blatter hat angeblich davon nie etwas mitbekommen. Auch im Abschlussbericht der FIFA-Ethikkommission konnte Blatter nichts nachgewiesen werden. Der FIFA-Boss habe sich weder strafrechtlich noch ethisch falsch verhalten, bescheinigte der Vorsitzende der rechtsprechenden Kammer Joachim Eckert dem FIFA-Präsidenten, obwohl Blatter jahrelang die rechte Hand von Havelange gewesen war. Der Fall ist damit wohl erledigt. Fest steht aber auch, dass Provisionszahlungen der FIFA damals von der Steuer abgesetzt werden konnten und deshalb nach Schweizer Recht gar keine Gesetzesverstöße waren. Diese Gesetzeslücke dürfte korrupte Praktiken geradezu ermutigt haben. Auch bei der Vergabe der Doppelweltmeisterschaften an Russland und Katar tauchten sofort nach Bekanntgabe Korruptionsvorwürfe auf. Die Untersuchung der Ethikkommission ergab, dass die für die russische Bewerbung benutzten Computer kurze Zeit nach dem Entscheid vernichtet worden waren. Der Beschluss, die WM 2022 an den Golfstaat Katar zu vergeben, sorgte noch für weit mehr Schlagzeilen und Vorwürfe. Denn die Stimmen zugunsten Katars seien gekauft worden, meint Ex-FIFA-Direktor Guido Tognoni, das liege am System FIFA. Bis jetzt zeigt man mit dem Finger immer auf die Katari. Die haben das gemacht, was man in der FIFA offensichtlich macht. Die haben das System FIFA bis zum letzten Zug ausgereizt, vielleicht noch etwas darüber hinaus, sehr exzessiv. Aber es braucht ja immer Leute, die sich vereinnehmen lassen, welche Geld annehmen und welche aufgrund von Geldzahlungen dann ihre Meinung ändern. Und das sind nicht die Leute aus Katar, sondern die Leute der FIFA gewesen. Für den Ex-FIFA-Mitarbeiter ist Stimmenkauf weniger das Problem Katars als das der FIFA-Kultur. Das Ganze ist ein Problem FIFA, mehr als ein Problem Katar. Weil die FIFA dürfte so etwas gar nicht zulassen. Da sollte doch der Erstbeste zum Präsidenten rasen und sagen, Hilfe, ich werde bestochen. Das geht doch nicht. Aber das macht natürlich keiner. Und deshalb sage ich, es ist in erster Linie ein Problem FIFA, ein Problem der FIFA-Kultur, wie sie sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. Und weniger, obwohl ich die Katarer nicht in Schutz nehmen möchte, aber weniger ein Problem Katar. Da Sepp Blatter gegen Katar als Austragungsort gestimmt hatte, konzentrierten sich die Bestechungsvorwürfe sehr schnell auf den FIFA-Vizepräsidenten Mohammed bin Hammer. Der war als Präsident der Asiatischen Fußballkonföderation 10 Jahre einer der engsten Verbündeten von Sepp Blatter, bis er dem FIFA-Chef zu mächtig wurde. Schon bei der Wahl bin Hammams ins FIFA-Exekutivkomitee wurde gemunkelt, die Kandidatur sei durch Geldscheine in Briefkuverts entscheidend beeinflusst worden. Noch toller trieb es der Katari bei seinem Wahlkampf, als er es 2011 wagte, Sepp Blatter beim Kampf um das FIFA-Präsidentenamt herauszufordern. Nach Angaben des FIFA-Exekutivmitglieds Jack Warner hatte Bin Hammam $1 Million in Briefumschlägen von je $40,000 für 25 Mitglieder des karibischen Fußballverbandes bereitgestellt, um seine Wahl zu erkaufen. Nach Angaben der britischen Wochenzeitung Sunday Times hat der katarische Spitzenfunktionär sogar insgesamt rund $5 Million für seine Wahl in die Hand genommen, um bis zu 30 Präsidenten afrikanischer Fußballverbände zu beeinflussen. Als die Sache aufflog, zog Bin Hammam die Konsequenzen. Er trat 3 Tage vor der Wahl zurück und wurde 2012 von der FIFA lebenslang gesperrt. Auch Jack Warner musste zurücktreten und wurde lebenslang verbannt. Damit war Sepp Blatter seinen schärfsten Konkurrenten Bin Hammam endgültig los. Doch die anhaltenden Vorwürfe um Bestechung, Manipulation, Ethikverstöße und Intransparenz haben der FIFA mächtig geschadet. Hinzu kam der Skandal um gehäufte Todesfälle und unzumutbare Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen in Katar. Ein Thema, das FIFA-Exekutivmitglied Theo Zwanziger vor einem Jahr ansprach. Wenn du solche Nachrichten bekommst, kannst du ja nicht gleichgültig und oberflächlich darüber hinwegsehen. Mein Auftrag war es zunächst einmal mit dem Supreme Committee in Katar, aber dann natürlich auch mit den Menschenrechtsverbänden und mit den Gewerkschaften zu sprechen, die Situation zu analysieren, was ist, was passiert tatsächlich und was kann man in der jeweiligen Verantwortung tun, um diese Situation nachhaltig zu verbessern. Doch der Reputationsverlust der FIFA wurde immer deutlicher. Die hitzige Debatte um eine Weltmeisterschaft in Katar unterm Weihnachtsbaum immer lauter. Auch Sepp Blatter wurde verstärkt attackiert. Selbst wenn ihm persönlich nichts nachzuweisen war, traf ihn doch letzten Endes die Verantwortung für skandalöse Praktiken im FIFA-Reich, weil er als Präsident sämtliche Weichen stellt und sein Imperium mit harter Hand kontrolliert. Ex-FIFA-Direktor Markus Siegler glaubt schlicht nicht, dass der mächtige FIFA-Boss nichts davon wusste, was direkt vor seiner Nase alles geschah. Es ist ja nicht möglich, dass er nicht sehr, sehr viel wusste oder weiß. Systembedingt schon. Er war ja ein mächtiger Generalsekretär von 81 bis 98. Nachher ein Präsident mit Alleinunterschrift. Es wird ja heute noch kein Nagel in die Wand geschlagen der FIFA, ohne dass Blatter das weiß. Blatter sah schließlich ein, dass neue Strukturen und Ethikregeln unerlässlich sind. Der Basler Rechtsprofessor Marc Piet zog erste Corporate Governance Strukturen ein. Ein Ethikkomitee mit einer ermittelnden und rechtsprechenden Kammer wurde gegründet. Ende Juli 2012 stellten sich in Zürich der renommierte Mafiajäger Michael Garcia als FIFA-Chefermittler und der Münchner Richter Joachim Eckert als Vorsitzender der rechtsprechenden Kammer den Medien vor. Eckert erklärte selbstbewusst: Wir haben hier keinerlei Einflussnahme, werden wir akzeptieren, mit Sicherheit nicht. Wir werden unseren Job machen, er als Ermittler, ich als Richter. Und ich glaube, das ist unwahrscheinlich wichtig, dass diese Botschaft auch rüberkommt. Ich werde mit Sicherheit keinerlei Einflussnahme akzeptieren, das habe ich nicht notwendig. Und Michael Garcia betonte, er sehe als eigentliche Herausforderung, an Dokumente und Zeugen heranzukommen und die eigenen Kompetenzen richtig einzusetzen. Und das werde man auch tun. So I see the issue and the challenge being getting folks to come in, getting witnesses, getting documents and making sure we use the authorities that we now have to do that. I can assure you that will get done. Eckert und Garcia machten sich an die Arbeit. Das Resultat, ein 400 Seiten starker Bericht, den Garcia letztes Jahr veröffentlichen wollte, die FIFA zunächst aber nicht. Der Eklat war perfekt, als das Ethikteam auseinanderfiel. Im Streit um die Interpretation der gesammelten Fakten und deren Bewertung. Im vergangenen Dezember warf Michael Garcia das Handtuch und beschuldigte den Münchner Richter Eckert, seinen umfassenden Bericht unvollständig und fehlerhaft wiedergegeben zu haben. Das gelte auch für die Schlussfolgerungen. Denn Eckert hatte in seiner Interpretation keine gravierenden Verstöße bei der Doppelvergabe der WM an Russland und Katar feststellen können. Mehr noch, Garcia hielt in seiner Rücktrittserklärung fest, dass kein unabhängiges Komitee, kein Ermittler oder eine Schlichtungskommission einen Kulturwandel bei der FIFA herbeiführen könne. Und Garcia erhob Einspruch und wollte in Berufung gehen. Doch die Berufungskommission der FIFA schmetterte sein Begehren mit dem Hinweis ab, die Erklärung des Münchner Richters sei ja kein Abschlussbericht und damit keine Entscheidungen gefällt worden, die eine Berufung zuließen. Garcia war ausmanövriert und zog die Konsequenzen. Richter Eckert schweigt bis heute zu den Vorwürfen. Der Bericht soll veröffentlicht werden, aber erst nach der Präsidentenwahl im Mai. Diese Schlacht um das Präsidentenamt und den Machterhalt des Josef S. Blatter geht in die Schlussphase. Dieses Mal treten gleich 3 Kandidaten gegen Seppi an. Ein klares Signal, wie sehr Blatter auch innerhalb der Fußballwelt mittlerweile umstritten ist. Der erste Herausforderer, Jérôme Champagne, hat zwar nicht einmal die erste Hürde überspringen können und ist damit ausgeschieden, doch der Ex-FIFA-Vizegeneralsekretär nahm in der Vorbereitungsphase kein Blatt vor den Mund. Champagne kritisiert zum Beispiel, dass die FIFA bis heute nicht publiziert, welches Gehalt und welchen Bonus Sepp Blatter als Präsident jedes Jahr kassiert, und forderte eine Erneuerung. Wir brauchen eine Evolution, wir brauchen eine Erneuerung, wie allen anderen Institutionen. FIFA braucht Leben im 21. Jahrhundert. Auch der Präsident des holländischen Fußballverbandes, Michael van Praag, tritt gegen Blatter an, weil er sich um das Image der FIFA Sorgen macht. Ich mache mir große Sorgen, wie sich die Lage der FIFA verschlechtert. Die öffentliche Meinung und die Vertrauenswürdigkeit sind sehr schlecht und so wie ich denken viele. Auch der einstige Weltfußballer des Jahres, Luis Figo, macht Blatter das Amt streitig. Seine Einschätzung: Es ist Zeit für einen Wechsel. Last year was World Cup year. I was in Brazil. Letztes Jahr bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien sah ich die Reaktion der Fans bezüglich des Images der FIFA und ich denke, es muss sich etwas ändern. Die Regeln, die Führung, die Solidarität und jetzt ist die Zeit dafür. Changing governance in transparency and solidarity. So I think is the moment for that. Auch der dritte Herausforderer, der jordanische Prinz Ali bin Hussein, will Blatter vom Thron stoßen, nach sorgfältiger Überlegung, wie er über Twitter bekannt gab. Es sei Zeit für einen Wechsel, so der vierte Sohn von König Abdallah, und an der Zeit, den Fokus von administrativen Kontroversen wieder auf den Fußball zu richten. Fast schon eine Ohrfeige für den Fußballpapst Blatter. Doch der will davon nichts wissen. Denn er, der sich mittlerweile als großer Reformer positioniert hat, will seine Mission vollenden. Meine Arbeit ist noch nicht beendet, so Blatter im vergangenen September in Zürich. Eine Mission geht niemals zu Ende. Niemals. Zudem sind wir noch nicht am Ende unseres Reformprozesses. I have not finished. A mission is never finished. Never. And now you see that we are not at the end of our reform. Ja, er ist ein Missionar und jetzt auch noch ein Reformer. Widerwillig, aber immerhin. Wer die Mechanismen der Macht und die Machenschaften der FIFA verstehen will, muss Sepp Blatter verstehen lernen. Der Walliser ist machtbewusst, autoritär, zielstrebig, rücksichtslos, ein Getriebener, der den Fußball liebt und Millionen verteilt. Blatter ist aber auch stur, gleichzeitig geschmeidig, gerissen und wandlungsfähig. Er kann ungemein charmant sein, beherrscht jede Form der Höflichkeit, reagiert aber ungehalten, wenn Journalisten hartnäckig nachhaken. So geschehen im vergangenen Jahr, als er mit diesen Worten eine Pressekonferenz abrupt beendete. So, ladies and gentlemen, I thank you for your interest in the. Please. Do you accept the rules? You accept the rules. You are in the media. I am your colleague, and I accept the rules when I am somewhere in a press conference. Thank you, ladies. Thank you, gentlemen. Enjoy the day. Enjoy the game. Ja, der Ex-Redakteur Blatter fühlt sich noch wie ein Journalist, aber kritische Nachfragen hasst er. Blatter will sogar Rundfunkreporter werden, wenn er einmal tatsächlich in Rente gehen sollte. Doch Rente und Sepp Blatter, das passt nicht zusammen. Zu sehr liebt er die Macht, das Prestige des Amts, Herrscher über ein Fußballimperium zu sein, die Begegnungen mit Präsidenten und Regierungschefs, das Lob seiner Gefolgsleute und seiner Anhänger. Denn Seppi will geliebt werden, um jeden Preis. Und Sepp Blatter ist deshalb erneut Favorit. Wenn es zutrifft, dass 5 der 6 Kontinentalverbände hinter ihm stehen, wird er die nächste Wahl leicht gewinnen. Im Dezember hat er noch einmal 1 Million an die Verbände verteilt, damit auch alle wissen, wem sie die Unterstützung zu verdanken haben. Die FIFA ist Blatters Werk und sein Erbe will nur er allein antreten. Deshalb kann der Imperator nicht loslassen. Sein Imperium gehört ihm. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.